Und damit willkommen zu unserer Vorstandssitzung, die 1. im April 2017. Robert Anro, Moritz und Stefanie sind anwesend. Marc und Jörg noch nie. Marc will später noch nachkommen. Aber wir können ja schon mal beginnen. Versammlung leite ich, alle zusammen das Protokoll und die Audioaufzeichnung ebenfalls ich. Und wir kommen zur Abnahme des Protokolls von der letzten Sitzung. Die war am 13. März. Und ja, ich muss mir mal schnell angucken. Ihr könnt ja dabei schon mal was dazu sagen. Okay, Mitgliederanschreiben wurde da beauftragt, wurde gemacht, soweit ich das gesehen habe, sind noch ein paar Rückläufer gekommen und ein paar Totläufer. Die liegen alle im Paket für Andreas. Sehe ich jetzt erstmal nichts zu beanstanden. Wenn ihr nichts seht, würde ich sagen, kann man abnehmen. Was ist an Rückläufer gekommen? 12 Stück, glaube ich. Wie viele Totläufer waren das? Mehr, deutlich mehr. Was sind Totläufer? Falsche Adressen. Okay. Das wäre halt wichtig für Moritz, dass der da vielleicht mal irgendwie so viel wie ich mitbekommen habe, hat Marcel dann wohl die Datenbank gepflegt und die falschen Adressen rausgenommen. Weiß nicht, sollte Moritz dann vielleicht auch machen. Geht nicht. Dann weiß ich nicht, wie das Marcel immer gemacht hat. Du kannst die falschen Adressen nicht rausnehmen, du musst eine Adresse drinlegen, sonst nervt uns die Bundesverwaltung dem Mitglied fehlt eine Adresse und es muss immer eine hinterlegt sein, egal ob die jetzt dann richtig ist oder falsch. Wir müssen halt sehen, dass wir an die richtigen Adressen kommen, mal gucken, wo die her sind, mal die so noch vorhandenen Kreisvorstände anhauen und ansonsten eventuell haben die schon so viel Beitragsrückstand, die Leute, dass die auch dann in die nächste Streichung reinfallen. Hi Marc, sind gerade bei der Abnahme vom letzten Protokoll. Wusste ich übrigens auch nicht, Andro. Gut. Gut. Andro, Marc, ihr würdet bei der Abstimmung noch fehlen. Dafür. Was stimmt hier denn gerade ab? Ich habe das Pad noch nicht mal auf. Das Protokoll. Enthaltung. Ich war ja nicht da. Gut, damit 20:36 und wir kommen zu den Berichten. Ich war ein paar Mal an der Geschäftsstelle, habe da versucht, den neuen Mietvertrag abzuschließen. Das hat trotz mehrmaliger Sachen nie geklappt. Habe ein bisschen das Collab mit ausgeräumt, ein paar Sachen noch rübergetragen, zwei IKEA-Möbel unter anderem. Wollte anfangen, ein bisschen Müll wegzuwerfen, ging aber nie bei Tonne voll. War bei zwei Freifunkveranstaltungen, mal bei der Stiftung von den Grünen zu einer Veranstaltung gewesen und sonst. Nie wirklich viel Politisches geworden. Mehr große Windparks, die nie wirklich laufen. Oh, bitte, Robert. Ja, Bündnis Chemnitz Nazifrei, wie immer, beim BPT, Kandidatenzeugs und so weiter. Und Unterschriften gesammelt. Und Marc. Ja, genau die zwei Punkte, die ich da hingeschrieben habe. BPT Auf- und Abbau und IT und nochmal IT. Ich bin mir fast sicher, da war noch mal IT. Mindestens noch eins, ja. Alleine gestern waren es 8 Stunden. Klingt nie schön. Kam mir so lange gar nicht vor. Du warst ja auch nicht die ganze Zeit dabei. Ich saß ja auch noch bis um nach Mitternacht und hab Tickets abgearbeitet. Ah. Anro. Naja, wie es dort steht. Immer noch den Rebrich 6216. Ich habe heute jetzt von den Neustädtern auch ihre Unterlagen bekommen. Das heißt, wir könnten am Wochenende fertig sein mit dem Krampf. Dann kann ich das zum Buvo geben und sagen, guck mal nach. Und dann kriege ich vielleicht auch noch es gebacken, den Mittelsachsen den Rechenschaftsbericht für 16 zum Unterschreiben hinlegen, bevor sie sich auflösen. So, und dann, ja, BBT 17.1 und einen Haufen Mails und ODS-Zeug. Ja, ich war auch mit beim BPT und ansonsten halt auch einen Haufen IT-Zeugs. Ja, ich war auch beim BPT 17.1. Dann habe ich mal im ODRS geguckt gestern, was so anliegt. Habe nicht wirklich viel gefunden. Und ansonsten halt das übliche Kalender, Pad, Wiki und Einleitungen. Gut, sehr schön. Achso, Moritz, ich habe dir vorhin noch eine Mail weitergeleitet, die vielleicht mal die Woche noch mit bearbeiten. Weil die habe ich von Jörg gekriegt. Ansonsten habe ich von Jörg auch nie viel gehört. Gut, kommen wir zum Aufgabentracking. Für alle da nichts. Für mich da immer noch offen Liquid Erfurt, wo mir gesagt wurde, ich werde da wahrscheinlich erstmal nichts mehr machen, solange von denen nichts Neues mehr kommt. Oder gibt es irgendeine gegenteilige Meinung? Also könnt ihr euch erinnern, die Plan da, was Neues aufzusetzen, wollten sich melden, wenn dem so wäre. Im Patch steht drin, wegen Datenschutz nachfragen. Ja, hab ich gemacht. Ja, ich glaube, der wie heißt der Typ aus Brandenburg, der wird das schon genug hintertrieben haben, war zumindest mein Eindruck. Ja, oh, das kann sein. Also was ich... Ja, Mo, bitte. Was ich gestern so auf Twitter gelesen habe, irgendwie haben die gestern wohl eine Sitzung gehabt, eine Mitgliedersitzung, wo es um Namensänderung und Vereinszweckänderung Schlag mich tot gehen sollte. Okay, ich kann ja parallel nochmal gucken. Okay, bei Marc immer noch auf Eis gelegt, erst anschreiben an die Jobcenter, Anrufe. Das hat relativ wenig Zweck übrigens. Ich habe mich damit gerne noch auf dem PPT nochmal unterhalten. Also die meisten Mauern inzwischen. Also auch Gernot kriegt da jetzt kaum noch irgendwo Adressen her. Okay, krass. Naja, das ist ja eine rein freiwillige Sache von den Jobcentern, ne? Die haben ja wir haben ja keinen Ausspruch als Öffentlichkeit oder als Partei. Ja, stimmt. Na gut, Anro, sind die jungen Piraten inzwischen ein Verein? Nein. Hat der KV Meißen dir die fehlenden Unterlagen zugeschickt? Ja, Meißen ist soweit durch. Und Neustadt? Ja, Neustadt hat es heute eben. Ich gucke da noch drüber, buche es ein und dann sehen wir mal weiter. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir Ende der Woche fertig sind. Sehr schön. Wie sieht's aus mit den Datenschutzschulungen und der Liste? Moritz, ist irgendwann bei dir aufgeschlagen? Hab mich um die Liste jetzt noch nicht gekümmert, auf dem BPT, aber mal mit, ach Mensch, schon wieder Namen von Personen vergessen, geredet, da war Anro dabei. Die Liste gibt's wohl, die ist nur noch nicht verschickt worden. Mit wem hast du geredet? Ja, wie gesagt, Tia. Name vergessen. Ach genau, Tia. Okay, also jemand vom Orden. Naja, da muss man auch immer sorgfältig nachfragen, weil es ist nicht so, dass in der Bundesgeschäftsstelle nichts verloren geht anscheinend. Nein, Marc, das ist anders. Ich habe Tia eine Liste von Leuten gegeben und Tia sollte mal bitte nachgucken, wer von denen in der letzten Zeit, das heißt letzte ein zwei Jahre, das letzte Jahr eine Datenschutzschulung mitgemacht hat in Chemnitz. So, das wollte ich dann aktualisieren in der Liste, die ich hier rumliegen habe. Und dann würden wir die alle einladen. Ah, okay. Wir kriegen das ja nicht mit, theoretisch. Zumindest die das so gemacht hat, ja. Die irgendwelche Leute über Telefon bei anderen Datenschutzbeauftragten gemacht haben, nicht. Und wegen der Sache mit der Bundes-IT weiß ich halt, dass es relativ häufig vorkommt, dass jemand eine Datenschutzschulung gemacht hat und dann anschließend ewige Zeiten dieser Haken im Sage nicht auftaucht. Und das führen mehrere Leute darauf zurück, dass es irgendwie auf dem Weg zur BGS untergegangen ist oder in der BGS oder keine Ahnung. Also da muss man immer mal nachhaken, ob das wirklich passiert ist. Und das fällt halt meistens dann auf, wenn das irgendwelche Verwalter sind, die anschließend selbst Zugang beantragen. Ja, so wie es bei mir halt war. So, sorry, ich musste mal kurz intervenieren, damit das Paket nie an die falsche Adresse geht, Anro. Das wäre nämlich ansonsten zu dir nach Hause gegangen. Gott sei Dank ist es heute noch nie weggegangen. Das habe ich mir fast gedacht. Also, ja, konnte deine Adresse nie lesen. Furchtbar. Gut, egal, geht weiter. Ach ja, der Presseverteiler Werner auf dem Moritz, aber irgendwas gemacht? Da hat ja Marc irgendwas mit DevReach versucht. Marc, wie war denn da der Stand? Na, das habe ich doch an Robert und Michmo, glaube ich, geschickt. Ich weiß gar nicht, ob noch an jemanden. Ich habe tatsächlich den Verteiler, den ich von dir habe, erstmal so im CleverReach eingepflegt und habe eine Mail geschrieben. Das ist schon wieder, könnte 4 Wochen oder mehr her sein, weiß ich nicht genau. Wo ich, wenn ich mich richtig erinnere, reingeschrieben habe, dass ihr mal sehr sorgfältig prüfen sollt, was da an Adressen drinsteht. Das ist zwar, denke ich mal, der Verteiler, den auch Marcel immer benutzt hat, aber wir sollten halt aufpassen, dass wir nicht aus Versehen irgendwelche Leute anschreiben, die sich ausgebeten haben, von uns keine Pressemitteilung mehr zu kriegen oder so. Im Prinzip könnt ihr aber das CleverReach jetzt benutzen, am zu verschicken. Also da ist genau der Verteiler drin, den Moritz hat. Dann hat Marc den Punkt erledigt und ich kann ihn bei mir auf fertig setzen, ne? Das ist aber, wie gesagt, schon, weiß nicht, 4 Wochen her oder so? Müsst ihr jetzt im Kopf. Ja, das ist schon eine Weile her, das ist richtig. Die Mail haben wir bekommen, also ich zumindest, ob nicht nur die bekommen hat, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke mal. So viel ich aber weiß, sollen von Bundesseite her die Presseverteiler irgendwie nochmal geupdatet werden, weil da irgendwie so ein tolles Zeugs beschafft wurde. Ja, kann schon sein, aber im Moment könntet ihr CleverReach halt. Kann schon sein, aber im Moment könntet ihr es halt sofort nutzen, wenn irgendwas zu verschicken wäre. Ihr solltet halt nur nochmal die Adressen prüfen, beziehungsweise wenn ihr euch sicher seid, dass der Verteiler, den Moritz hat und den früher Marcel hatte, korrekt ist, dann könnt ihr das sofort benutzen und ein Login müsste ich euch ja eigentlich auch gemacht haben, oder? Jo, das stimmt. Ich krieg seit 5 Wochen regelmäßig ihre Wochenreports von CleverReach. Ich habe mich auch schon gewundert, deine Mail lag im Spam und war mit einem alten PGP-Key von mir verschlüsselt. Ich habe dir gerade nochmal zurückgeschrieben. Sorry, das habe ich echt nie gesehen. So als unchecked gekennzeichnet. Uncheckt ist nicht Spam, sondern zum Beispiel verschlüsselte E-Mails, weil die nicht nach Spam und Viren gescannt werden können. Ja, die sind ungeprüft. Mein Spamfilter war aber der Meinung, dass das Spam ist vom Thunderbird. Es tut mir leid. Jo, macht ja nichts. Auf jeden Fall hast du ja jetzt deinen Cleverreach-Zugang. Robert hat auch einen. Ansonsten, ich kann das Ding prinzipiell verwalten. Ich möchte es aber nicht verwalten. Ich habe die Dinge an X-Wolf und an Paki abgegeben. Das ist ein externes Tool. Das wird nicht bei der Bundes-IT gehostet. Und ich habe den Zugang nur gekriegt, weil Boris Sobieski mir seinen Kram übergeben hat. Und der war ja nun in der IT und in der Presse tätig. Und das ist eher ein Pressetool. Deswegen sollen das die Presseleute mal schön pflegen. Wenn ihr also irgendwie ein Zugangsproblem oder irgendwas habt, ist wahrscheinlich X-Wolf euer bester Ansprechpartner. Gut, danke erstmal dafür. Also kann bei Moritz auf jeden Fall raus. Gut, damit haben wir es 20.47 Uhr und würden zum nächsten Punkt kommen, den Anträgen. Aber wir haben keine. Oder gibt es welche? Gut, dann sind wir hier auch schnell durch. Kommen zur Kalenderkontrolle. Jo, ich sollte ja nicht so viel vorlesen, also es ist wieder Bürgersprechstunde in Chemnitz. Am 6.4. ist Stammtisch in Mittelsachsen, ist aber nie diese abschließende Sitzung, Robert, oder? Nee, 6.4. ist Stammtisch, da gehen die Bowling spielen. Da bin ich heute nochmal von Hannibal angeschrieben worden, ob denn wer von uns kommen möchte. Ich kann leider am Donnerstag nicht, weil ich da mir jetzt schon was vorgenommen hatte. Wenn ich wüsste, wie... Wer gerne Bowling spielen gehen will, macht euch am Donnerstag zu den Mittelsachsen. Wenn ich wüsste, wie ich hin und wieder nach Hause komme, wäre das ja eine Variante. Zug. Und zurück auch? Jupp. Einheitser fährt zum Beispiel auch regelmäßig von Dresden nach Freiberg mit dem Zug. Ach, in Freiberg. Okay, das ist ja nicht irgendwie ein kleines Dorf oder so. Wann ist denn dieses richtige Treffen, Robert? Weil das war ja auch Ende April, oder? Am 26.04. ist die HV. Okay, genau einen Tag bevor der Kalender hier endet. Sehr schade, weil ich doch nie nach Le Mans muss und doch da bin. Ich weiß nicht, ob ich hier schon geschrieben hatte und dann auch vorbeikommen würde. Gut, kommen wir zu den offenen Baustellen. Und da wollte Robert ja etwas über Wahlkampf erzählen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wir hatten ja... ursprünglich gesagt, Wahlkampf Orga, da Personal und so macht der LAFO insgesamt. Deshalb bekommen wir unter anderem auch die Infos der SG-Wahlenliste alle nochmal ins OTRS, die du mir ja immer schön zuordnest, nicht nur, obwohl ich die schon über drei andere Kanäle weiterhin beziehe. Deshalb fanden wir es ganz gut, jetzt am kommenden Samstag in der CGS ein Treffen mit den Kandidaten zu machen, wo wir nochmal Infos von der letzten Marina Kassel und von dem Kandidatentreffen ein bisschen durchgehen wollen und dass die Kandidaten alle darüber Bescheid wissen. Und danach hatte ich ja Landesvorstände und Kreisvorstände eingeladen, so ein bisschen zu einem Wahlkampf-Orga-Treff, damit wir mal so ein bisschen eine Strategie entwickeln können, auch wie wir in Sachsen an das Thema Bundestagswahl weiterhin rangehen wollen. Auch bezüglich Unterschriften, MSW hatte da schon einige Fragen an mich. Da haben wir auf dem BPT schon ein bisschen drüber gesprochen, aber das wäre ganz gut, das nochmal irgendwie auch mit ein paar Vorständen zu besprechen. Okay, wann ist dieses Treffen? Ist das in Chemnitz? Nee, das war ja dieses allgemeine vom Bund organisierte, richtig? Diesen Samstag in Chemnitz ab 14 Uhr Kandidaten. Wahrscheinlich kommt sogar Presse vorbei. Und ab 16 Uhr das Wahlkampf-Orga-Ding und danach wollen wir grillen. Schön, was am 1. April verschickt, sehe ich auch gerade. Ja, das war dann dementsprechend kein April-Scherz. Ja, also auch an dich, Michmo, wenn du am Samstag Zeit hast, wäre cool, wenn du da vorbeikommen könntest. Gut, sieht derzeit gut aus, wurde mir gerade von weiblicher Seite erzählt. Fehlt da, glaube ich, im Kalender, oder? Ist noch nicht im Kalender. Soll ich es reinschreiben? Hat gerade jemand ergänzt. Am besten noch irgendwie, wenn du es im Google-Kalender nachträgst, wäre nicht ganz schlecht. Okay. Okay, das heißt, du wirst jetzt nicht viel über die Marina Kassel hier vor Ort erzählen. Ich war ja auf dem Bundesparteitag nochmal ein Treffen der Kandidaten. Sondern dann die große Mehrheit des Erzählungsvolumens dort am 8.4. Genau. Ja, es sind auch auf dem BPT bei diesen Treffen ein paar Sachen gesagt worden, die jetzt noch nicht öffentlich gemacht werden sollen, weil unsere Chancen, wenn unsere politischen Gegner darüber noch nichts wissen und so, das dann eher in kleinerer Runde sind. Gut, okay. Dann kurzer Stand Unterstützungsunterschriftenlauf sammeln. Also für Dresden sind die Unterschriftenblätter für die Direktkandidaten dann auch da. Jeweils so 200 Stück pro Person am ersten Mal kriegt. In Dresden ist es hier nie ganz so einfach, an die Blätter zu kommen, aber die haben so ein PDF verschickt, also man kann das in Unendlichkeit ausdrucken. Wie sieht es bei euch da in Chemnitz aus? Ich denke, oh, inzwischen alles eingetroffen, oder? Die Direktkandidaten haben wir noch nicht. Ich habe den Scheiß gerade beim Einscannen parallel zu dieser Telco. Ah, coole Sache. Die sind noch nicht weggeschickt. Die lagen jetzt hier bei mir zu Hause. Ich habe die hier nochmal kontrolliert, ob die formell richtig sind, die Papiere. Und habe jetzt gerade die Niederschrift eingescannt, um heute noch die Mail zu schreiben. Robert, wo soll ich denn den Kram hinschicken lassen? Antoni? Ja, du kannst es entweder Antoni schicken lassen oder... wenn die auf dem kurzen Dienstweg irgendwie machen, dann sollen die das im Rathaus gleich ins Fraktionsbüro bringen. Keine Ahnung, ich frage mal Toni nochmal, ob der da irgendwie, also ich kann ja die Mail reinschreiben, dass sie mit dem Stadtrat Kontakt aufnehmen sollen, ansonsten hilfsweise mal seine Adresse reinschreiben. Ja, ansonsten kannst du auch die CGS angeben und ich hole es dann bei der Post ab, wenn das ein Paket sein sollte oder sowas. Ist mir prinzipiell egal. Aber wenn die das zum Beispiel auch machen mit einem kurzen Dienstweg und das gleich im Fraktionsbüro abgeben, das wäre Toni wahrscheinlich am liebsten. Okay, weiß ich Bescheid. Ich denke, Mittelsachsen und Erzgebirge ist da sicherlich auch mit dabei, Marc, oder? Nee. Warte, ich guck mal. Chemnitzer Umland, Erzgebirge 2, die Unterlagen sind da mit dabei. Mittelsachsen war ja nicht genügend Leute da, um... Jo, ich meinte Chemnitzer Umland, es tut mir leid. Die Wahlkreise 162 und 163, also Chemnitz und 163 ist Chemnitzer Umland und Erzgebirge 2. Genau, das meinte ich, Entschuldigung. Das sind auch unterschiedliche Kreiswahlleiter, glaube ich. Garantiert, wäre ja schlimm, wenn es einfach wäre. Gut, sind wir aber so erstmal auf Stand. Mehr Aufstellungsversammlungen gibt es ja nie. Kennt jemand den Stand aus Leipzig? Die Unterlagen habe ich angefordert und jeweils zu den Direktkandidaten schicken lassen, also zu Lilly und zu Sebastian für die zwei Leipziger Kreise, weil ich der Vertrauensperson war. Und die haben ja schon die allererste AV gehabt, das ist ja schon eine Weile her. Das heißt, die müssten eigentlich jetzt seit mehreren Wochen, eigentlich wahrscheinlich seit 2 Monaten oder so, ihre Zettel auch schon haben. Weiß nicht mehr genau, wann ich das gemacht habe, vor 6 Wochen, 8 Wochen, irgendwie sowas. Gut, alles klar. Dann hat das ja auch geklappt. Sehr schön. Gut, sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, die berichtenswert wären aus irgendwelchen Kreisverbänden? Gut, dem ist nicht so. Das nächste Verwaltungs- und Kandidatentreffen, 22. und 23. April in Chemnitz. Ist da noch irgendwas von Seiten Landesvorstand zu organisieren, zu planen, zuzuschießen? Ich glaube, da musst du am besten, abgesehen von den Kandidaten, das mag Robert auch wissen, ansonsten wahrscheinlich am besten Piru fragen, weil die sich da sehr um die Organisation bemüht hat. Die ist aber jetzt schon im Bett. Nö, da muss aber auf Landesseite ja nichts weiter verlieren. Also das Verwaltungstreffen, darüber dürfte Andro Bescheid wissen. Und was das Kandidatentreffen angeht, mit dem ganzen Zeug, das macht die Bundeswahlkampforga. Also da müssen wir nichts weiter groß machen. Aber guter Stichpunkt, Andro, hörst du mich? Ja. Irgendwas war noch mit Platz und wer geht wohin. Ich rechne jetzt immer noch damit, dass die IT sich in der CGS trifft. Oder hatten wir uns da irgendwie missverstanden? Nein, das ist so, weil den Raum für euch okkupieren jetzt die Kandidaten. Den Raum, den du für uns geplant hattest in der Jugendherberge, meinst du? Genau. Ja, okay, das war mir klar. Ich hatte jetzt nur, Christine hatte mich nochmal gefragt, ob da jetzt alles klar ist, weil sie war sich nicht sicher. Wenn das so ist, dann haben wir uns schon richtig verstanden. Müsst dann halt mal sehen, wenn irgendjemand von euch Essen in der Jugend dabei bestellt hat, dass er dann halt mal rüber wackelt abends oder mittags. Ja. Ich weiß auch noch nicht so genau, wer kommt. Ich muss da demnächst nochmal fragen. Also, ich habe da einen komischen Zwischenstand. Erzähl mal. Also die Bayern, das weiß ich. Von den Hessen, Baden-Württembergern, Brandenburgern und NRWlern habe ich von der IT keine Rückmeldung. Da weißt du, glaube ich, mehr als unser Gensek. Ja. Nicht du. Ach so. Haben wir noch einen? Nee, Thomas hat mir das gesagt, von dem weiß ich das. Und er weiß halt, dass die Bayern schon zugesagt haben. Die haben nämlich auch schon Hotels gebucht und so. Also Wasing und weiß nicht, wer da noch mitkommt. Der Albrecht, keine Ahnung. Kann nicht sein. Weil? Also, wir haben 9 Schatzis, 7 Gensex und 1,5 IT, Klammern, Doppelfunktion. So, 6-mal Bund, 4-mal Bayern, 1-mal NDS, 2-mal Sachsen, 2-mal Berlin, 1-mal Bavü, 1-mal Hamburg und 1-mal Rheinland-Pfalz haben zugesagt. Also so viel IT, wie du gerade aufgezählt hast, hat noch nicht bei Thomas zugesagt. Nee, sag ich. Also ich weiß nur von Bayern, die zugesagt haben. Ich weiß nichts aus Hessen, ich weiß nichts aus NRW, ich weiß nichts aus Bavü und ich weiß nichts aus Brandenburg. Das sind nämlich die Landesverbände, die noch eigene IT haben. Also NRW kommt ja bloß Schlumpf und Hermi, die haben zugesagt. Na, ich brauche Pac-Man. Also laut Pac-Man kommt nicht. Das ist schon mal scheiße und den bräuchte ich. Das ist nämlich fast der einzige neben Timmy, der in NRW überhaupt noch IT macht. Pac-Man habe ich gefragt, der kann an dem Tag nicht. Bevor Thomas nochmal die Erinnerung rumgejagt hat vor ein paar Wochen. Das ist doof. Weil da wäre es mir am meisten dran gelegen, weil die brauchen Hilfe und naja, da muss ich mich halt auf anderem Weg mit Pac-Man irgendwie in Verbindung setzen. Oh, ich glaube, wenn Pac-Man nicht will, regelt das Bernd nächstes Jahr, so er dann noch Schatzi ist. Ja, darum geht es ja halt, das in geordnete Bahnen zu lenken und rechtzeitig, bevor irgendjemand die Notbremse zieht. Ja, du hast doch auf dem BPT auch mitgekriegt an dem Wochenende, was da gerade los war bei der NRW-ID. Ja. Der Einzige, der ins Rechenzentrum reinkommen könnte am Wochenende, wenn da die Betreiber nicht da sind, konnte an dem Wochenende nicht und Pac-Man, der Zeit gehabt hätte, durfte nicht. Und sonst war auch niemand mehr irgendwie verfügbar, der sich drum hätte kümmern wollen. Ich glaube, das haben sie inzwischen geändert. Kann sein, aber das war halt an dem Wochenende der Stand. Naja, also ich weiß, dass Wasing kommt und vielleicht noch irgendjemand von den Bayern, aber mit dem rede ich ja eh dauernd, also auch regelmäßig, auch auf dem BPT. Und deswegen bräuchte ich jetzt nicht irgendwie ein IT-Treffen. Und wenn nur Wasing kommt, naja, dann können wir uns halt hinsetzen und hübsche Dinge tun, weil mit dem muss ich mich nicht weiter besprechen. Wenn da nicht aus Hessen und Bavü noch irgendjemand kommt, zumindest, oder vielleicht, weiß nicht wer, Brandenburg ist ja auch so eine Sache, da gibt es zwei Parteien, die IT machen. Die AG Technik und die vom Vorstand bestellte, weiß nicht, wie die heißen. Und die sind sich nicht grün. Aber jeder hat irgendwie einen Teil Technik. Keine Ahnung, wer davon kommt. Also ich glaube, der Bastian kommt wohl nicht, weil Bastian wohl PPI oder PPU oder Schlag-mich-tot-Sitzung hat. Das heißt, Thomas Gaul kommt auch nicht, so wie ich das gehört habe. Was von den Brandenburger Vorständen kommt, keine Ahnung. Ansonsten verhaftet meinen von denen einfach. Aber ja, wie gesagt, müssen wir sehen. Und es ist halt, Thomas hat halt eine E-Mail an alle Vorstände rausgejagt und wenn die sich nicht drehen, kann man halt nichts machen. Genau. Und ich hatte zum Beispiel auf dem BPT beim Aufbau am Freitag mit einer Tante aus dem Vorstand NRW gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Und die wusste von nichts. Das heißt, diese Einladung ist irgendwo im OTRS und irgendeiner der Vorstände hat sie sich gekrallt und sonst hat sie wahrscheinlich keiner gesehen. Ich bin ja froh, wenn du mir schon mal bestätigst, dass Pac-Man sie überhaupt mitgekriegt hat. Nein, Pac-Man hatte sie nicht bekommen. Pac-Man habe ich im Mumbleman gehauen. Ach, toll, wie das wieder läuft. Ist aber gut, eigentlich ist das ja kein Landesvorstandsthema. Lass uns mal weitermachen. Jo, das war's dann, glaube ich, im öffentlichen Teil, oder hat noch jemand was? Gut, wenn dem nicht so ist, dann haben wir es 21.05 Uhr und dann würde ich den öffentlichen Teil an der Stelle hier beenden und wir gehen zum nicht öffentlichen Part über.